Von flüchtigen Bekannten, Freunden zur besten Freundin. Damals hätte ich nicht gedacht, dass das so gut mal sein wird. Wir haben gefeiert, bis die Türsteher uns raustrugen. Unser Motto galt immer wieder nur dem Unfug. Glaublicher Schuckhoff mit unfassbar großem Herz. Deine Freundin zu sein, zeugt von ganz schön hohem Wert. Wenn man dich braucht, dann bist du immer da. Und genau das zu wissen, ist einfach wunderbar. Neider gab es immer auch, von naja ist es Wenigkeit. Weil sie eben anders war, anders ist, anders bleibt. Sie hat dann gezeigt, wie man sich von der Masse abhebt. Gleichzeitig mitgeht und die Masse mitzieht. Auf Lünkiel, Freiburg, viel Erfahrung mitgenommen. Endlich ausgepackt und in Hamburg angekommen. Was wäre denn nur, wenn wir alleine gewesen? Dann hättest du jetzt Hamburg den Stock nie gegeben. 23 Jahre kleiner Star. Heute naja ist du doch für uns einfach naja. Superheld des Universums. Du rettest nicht nur Rap, für uns machst du viel mehr. Wer hätte das gedacht, haben uns zusammengerafft. Erst gestresst, jetzt was ist zu Unendlichkeit geschafft. Uns unvergesslich gemacht, unzertrennlich geworden. Erst gegenseitig erwürgt und füreinander gestorben. Mann, naja, ohne dich ist jetzt die Limo ohne Sprudel. Ohne die Mädels wie eine Knarre ohne Kugel. Wie ein Spliff ohne Gras, selbst für Freunden allein. Ein stilles Leben ohne dich, nein, so will ich nicht sein. Will ich nicht sein. Will nur kurz Danke sagen, kann mich echt nicht beklagen. Bis jetzt die beste Zeit, da kannst du jeden hier fragen. Hält sie alle beisammen, hält sie Hand über uns. Herzen flicken, Reime kicken, keine Kunst. Party Queen, Seilernacht, ja da sind wir sicher breit. Rote Augen haben wir ja auch nur wegen der Sicherheit. Dank der Handykamera, Momente für die Ewigkeit, für immer sein. Wird für uns doch eine Kleinigkeit. 23 Jahre kleiner Star. Heute naja ist du doch für uns einfach naja. Superheld des Universums. Du rettest nicht nur Rap, für uns machst du viel mehr.